1. Wenn jemand eine fändliche Verwünschung hat und als Sage den Täter kennt oder Informationen darüber hat, aber kein Anzeige erstattet, latter should auf sich. 2. Ebenso, wenn jemand unabsichtlich etwas unreines berührt, wie den Kadaver eins unreinen Wild oder Horstiers oder eins unreinen Kleintiers, und dies erst später bemerkt, gerater in should. 3. Oder wenn die Unreinheit eins Menschen berührt, die jemanden unrein machen kann, one sich dessen bewusst zu sein, und es später erkennt, word ebenfalls schuldig. 4. Des Weiteren, wenn jemand unbedacht schwört, etwas zu tun, worauf man leicht fertig einen niederblickt, und dies erst später realisiert, zieht de dirt should auf sich. 5. Wenn jemand durch ein solche Handlung schuldig word, muss bekennen, waring sein should bestet. 6. Danach soll Jahwe als Sündopfer für sein Vergehen ein weibliches Tier aus der Kleinwiehörde, entweder ein Schaf oder ein Siege, darbringen, damit der Priester für in Sühne schafft. 7. Ist o jedoch zu arm, ein Schaf zu opfern, soll Jahwe als Bussi für sein Vergehen zwei Turteltorben oder zwei Jungtorben bringen, wobei ein als Sündopfer und die andere als Brandopfer dient. 8. Soll seidem Priester bringen, der Zuus das Sündopfer darbringt, indem dem Tier den Kopf im Nacken bricht, one in vollständig abzutrennen. 9. Anschließend soll etwas vom Blut des Sündopfers und die Seat des Alters sprengen, der Rest des Bluts wird im Fass des Alters ausgegossen, das sich ein Sündopfer handelt. 10. Das zweite Tier soll als Brandopfer nach den Vorschriften zubereiten, wenn der Priester auf dies Weise sooner für sein Vergehen geschaffen hat, word im Vergehen wer denn. 11. Falls jedoch zu arm ist, zwei Turteltorben oder zwei Jungtorben zu beschaffen, soll als Opfergabe für sein Vergehen ein Zentel für Feinmehl als Sündopfer darbringen, jedoch one all oder weiroch hinzuzufügen, das ein Sündopfer ist. 12. Soll es dem Priester bringen, der ein Handvoll davon als Gedenkanteil nimmt und es auf dem Alter über den Führopfen Jahwes verbrennt, denn es ist ein Sündopfer. 13. Wenn der Priester auf dies Weise sooner für das Vergehen geschaffen hat, das in einem der genannten Falle begangen hat, wird im Vergehen wer denn, der Rest des Mehls gehort dem Priester, y bei einem Speisopfer. 14. Jahwe sprach zu Mose. 15. Wenn jemand unabsichtlich etwas verentrut oder sich in geweihten Dingen Jahwes verget, soll Jahwe als Schuldopfer einen fehlerlosen Widder aus seiner Herd darbringen, dessen wird nach deiner Schatzung mindestens zwei Shekel heiligen Gewichts betreit. 16. Muss das, was von den geweihten Dingen unrechtmäßig entnommen hat, vollständig zu Rückerstatten und zusätzlich ein Fünftel des Witz hinzufügen, dies soll dem Priester übergeben, der dann durch den Schuldopfer wieder sooner für in Schaft, so das im Vergehen wird. 17. Wenn jemand unbewusst eins der Gebot Jahwes übertritt und der dirt schuldig wird, one es zu wissen. 18. Soll dem Priester einen fehlerlosen Widder aus seiner Kleinwiehörde als Schuldopfer bringen, dessen wird nach deiner Schatzung bestimmt word, der Priester wird dann sooner für das unbewusst begangen Vergehen schaffen und im Word Vergehen wer denn. 19. Dies ist ein Schuldopfer, denn hat sich gegen Jahwe begangen. 20. Jahwe sprach ernüt zu Mose. 21. Wenn jemand sich verget und Jahwe gegenüber und true word, in dem seinem nächsten anvertraut gut, ein Hinterliegung oder Gerob dinge lunit oder seinen nächsten betrut, 22. Oder gefundins verlerins verlunit oder einen falschen Eden bizarre auf ein Handlung schwert, durch die man sich vergehen kann, 23. Wenn sich auf dies Weise verget und schuldig word, muss das gerobt oder erpresst, das im anvertraut oder das gefundin verlerin, 24. Oder das, worüber betrügerisch geschworen hat, was auch immer ist sein mag, vollständig zu Rückerstatten und zusätzlich ein Fünftel des Witz hinzufügen, dies soll er. Dem Rechtmassigen Eigentümer und dem Tag geben, und dem sein Bussi leistet. 25. Als Bussi soll Jahwe einen fehlerlosen Widder aus seiner Kleinwiehörde als Schuldopfer zum Priester bringen, dessen wird nach deiner Schatzung bestimmt word. 26. Der Priester soll dann vor Jahwe sooner für in Schaffen, so dass im Vergehen Handlung, durch die sich verschulden kann, Vergehen wird.